Kulturradio vom RBB. Hörspiel. Zwei Ereignisse verknüpft der Hörspielmacher Ronald Steckel in seinem 2013 für den RBB entstandenen Hörspiel. Da ist zum einen ein Abend im März 1971. Eine Gruppe junger Leute trifft sich in einer Schöneberger Wohnung, um, ganz Kinder ihrer Zeit, gemeinsam LSD zu nehmen. Weltbefrager und Weltverbesserer sind sie, auf der Suche nach dem wahren Leben. Und dann ist da wiederum ein Märztag 40 Jahre später, 2011, an dem der Nachrichtenstrom nicht abreißen will über die nukleare Katastrophe im japanischen Fukushima. Fast meint man, die beiden Ereignisse können nicht in einem einzigen Leben stattgefunden haben. Ist nicht seit jenem Abend im Jahr 1971 ein anderes Zeitalter angebrochen? Der Weltknoten. Ein Hörstück von Ronald Steckel. 16. März 2011. Im Fernsehen sagte jemand, das ist eine Technologie, die keinen Fehler verzeiht. Aber wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Weißer Rauch quillt aus dem Reaktor 3. 1,6 Millionen Haushalte sind mitgeteilt, sind ohne Wasserversorgung. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Rettungsarbeiten in Fukushima mussten wegen zu hoher Strahlung. Ist absolut außer Kontrolle, extrem hohe Strahlenwerte. Wir schauen noch einmal etwas genauer. 37. Praktisch nicht mehr zu retten, die Situation. Kraftwerksbetreiber TEPCO. Morgens kam eine E-Mail von einem mir unbekannten Absender mit einem Soundfile als Anhang. Ich hätte die Mail gelöscht, wenn die Überschrift nicht zwei Worte enthalten hätte, die mich an etwas erinnerten. Ich wusste nur nicht an was. Die Worte hießen »Verkehrtes Wesen«. Es war eine Sprachaufnahme, offenbar älteren Datums. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn sich dann wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Ich erkannte die Stimme. Es war Ute. Ute hatte sich vor über 30 Jahren aus dem Fenster einer psychiatrischen Klinik gestürzt, in die man sie zum wiederholten Male eingewiesen hatte. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, das ganze verkehrte Wesen. Ich wollte auf die E-Mail antworten, aber es funktionierte nicht. This is a no-reply-E-Mail unten auf der Seite. Ich rätselte herum. 17. März. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung. Um einen Super-GAU zu verhindern. Mindestens 26 Menschen sind gestorben. Polizisten und Soldaten machen sich bereit. Der Einsatz der Wasserwerfer. Wie lange soll das noch so weitergehen? Hast du da irgendwas Neues gehört? Sollte die Kernschmelze in einem der Reaktoren jedoch schon zu weit fortgeschritten, bleibt für Fukushima wie auch für... Immer wieder verfolgten mich die Aufnahmen, die am 12. März im Fernsehen waren. Die Explosion in Block 1 des Kraftwerks. Etwas entwich in die Luft. Man sagte, es sei die Wasserstoffhülle gewesen. Aber was war dieses Etwas wirklich? Es ist wieder eine Mail gekommen. Betrifft eine neue Offenbarung. Der gleiche anonyme Absender wie am Vortag. Und wieder ein Soundfile als Anhang. Wir brauchen eine neue Offenbarung. Eine, die die Hinfälligkeit derer verkündet, denen wir anhängen. Aber die, denen wir anhängen, sind da. Ihr tödliches Gewicht verbündet sich mit dem Verhängnis, das uns zermalmt. Ordnung und Chaos bilden ein Ganzes, das wir nicht zu zerbrechen vermögen. Die Anarchisten und die Nihilisten sind die letzten vernünftigen und sensiblen Menschen unter den Tauben, die marschieren, und den Blinden, die kämpfen. Aber es genügt im jetzigen Zeitalter weder Recht zu haben, noch zu fühlen, um irgendetwas zu verändern. Die Ordnung muss durch eine Ordnung und nicht durch eine Unordnung ersetzt werden. Und die Moral durch eine Moral und nicht durch eine Unmoral. So wie der Glaube durch einen Glauben ersetzt werden muss und nicht bloß durch eine Lehre. Und die Totengötter durch neugeborene Gottheiten. Wir brauchen keine Aufwiegler, sondern Propheten. Wir brauchen religiöse Genies auf der Höhe dieser Zeiten und unserer Werke. Denn alle die, die wir verehren, sind ohne Ausnahme überholt. Sie sind alle überholt. Und die, die sich auf sie berufen, verraten sie. Keine Überlieferung schützt uns vor der Zukunft. Denn die Zukunft ist ohne Beispiel. Und das Universum hat keinen Zufluchtsort mehr. Die Stimme. Es war Lena. Lena hatte sich 1973 im Grunewald vergiftet. Wie lange war das her? Fast 40 Jahre. Wir brauchen keine Aufwiegler, sondern Propheten. Wer schickte mir ausgerechnet jetzt diese Botschaften? März. Fast der ganze Tag wurde von den Ereignissen in Japan absorbiert. Subkutan, kaum merklich. Eine Unruhe. Vor ein paar Tagen war von einer Kernschmelze die Rede gewesen. Jetzt tauchte diese Nachricht nicht mehr auf. Wir waren im Dschungel der Desinformation. Ich glaube, das ist eine Mischung aus asiatischem Langmut, japanischer Disziplin. Hast du da irgendwas Neues gehört? Die Betreiberfirma TEPCO erwägt mittlerweile in der verstrahlten Reaktorruine von Fukushima. Die Vereinten Nationen erlauben militärische das Deck. Absolute Super-GAU. Ich fragte mich, wie hoch Fukushima auf der Skala noch steigen würde. Die im Netz kursierenden Bilder der ersten Suchtrupps, die versuchten, im Inneren des Reaktors zu arbeiten, in eingestürzten Räumen, die von Kühlwasser überschwemmt waren, zeigten eine schreckliche Hilflosigkeit. Nachmittags kam wieder eine Mail mit einem Soundfile. Betrifft für die Kinder. Die Hügel, die Berghänge der Statistik liegen vor uns. Der steile Anstieg, wo es mit allem aufwärts geht, aufwärts, während es mit uns allen abwärts geht. Im nächsten Jahrhundert oder in dem danach, sagen sie, wird es Täler geben, Wiesen. Wir können uns dort in Frieden treffen, falls wir es schaffen. Für den Anstieg auf diese kommenden Gipfel ein Wort an euch und eure Kinder. Bleibt zusammen, lernt die Blumen, geht leicht. Für die Kinder und die Stimme aus der Vergangenheit. Ich war verwirrt. Die Arbeiten, an denen ich gerade saß, waren schon seit Tagen zum Erliegen gekommen. Die Ereignisse in Japan fraßen mein Bewusstsein. Wenn ich nicht im Netz war und versuchte, an Informationen heranzukommen, saß ich herum, trank Tee, rauchte und spürte die Unruhe in mir und in der Luft. Und jetzt für die Kinder. Ich versuchte, mich zu erinnern. Those were the days. Wir waren jung. Wir waren mehr bei Sinn, als wir uns je hätten träumen lassen. Wir hatten Visionen. März. Fukushima vor wenigen Stunden. Rechnen die Behörden inzwischen mit weit über 18.000 Toten. Das Atomkraftwerk nicht ordnungsgemäß gewartet. Der höchste Wert bei 150 Millisievert. Das sind immer keine Entwarnung. Noch stärker radioaktiv verseucht. Ein Fachleuten, jeder zweite mit dem Strahlentod. Die Behörden. 30 Kilometer vom Benghazi werden Bodentruppen von Gaddafi aussendiert. Kein Leitungswasser mehr trinken. Abends kam ein Anruf und eine mir nicht unbekannte Stimme sagte: Mit wem spreche ich bitte? Hier ist die Weltkatastrophe. Oh, so viel auf einmal hatte ich gar nicht erwartet. Das ist ja auch eine ganz schöne Menge. Mit wem spreche ich bitte? Mit einem weiteren Aspekt der Weltkatastrophe. Oh, bitte? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Da staunst du. Also ehrlich gesagt, ich dachte, du bist schon längst in den ewigen Jagdgründen. Nein, ich bin in den zeitlichen Jagdgründen. Ja, und wo bist du? Ich bin in New York. Wie verabredet? Du bist in New York? Wie verabredet? Mit wem verabredet? Heute ist der 21. März 2011. Und ich sitze wie verabredet in Wolf's Daily auf dem Broadway. Das es überraschenderweise noch gibt. Und du wolltest mir heute erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was wollte ich? Ich wollte dir heute was erklären? Moment mal, ganz langsam. Dämmert es? Nein, irgendwie dämmert gar nichts. 21. März 1971. Die Fabrik in Schöneberg. Dennewitzstraße. Der Morgen nach der Schlacht. Der Weltknoten. Ah. Ein lange nicht gehörtes Wort. Aber jetzt bitte, Moment mal, jetzt mal ganz langsam. Waren wir wirklich in New York verabredet für heute? Ja, das waren wir. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht mit deinem Kommen gerechnet. Es ist einfach zu lange her. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Ich freue mich auch, deine Stimme zu hören. Das ist irgendwie sensationell. Mir geht's schon besser. Sekündlich. Wieso? Geht es dir nicht gut? Nach all diesen Jahren in Freiheit und im Luxus? Oh ja, wie geht's mir eigentlich nach all diesen Jahren in Freiheit und im Luxus? Im Moment, muss ich sagen, geht es mir nicht so gut. Ich hänge gerade an dieser scheiß Reaktorkatastrophe. Du guckst einfach zu viele Nachrichten. Jetzt muss man ausblenden. Also, ich versuche schon irgendwie teilzunehmen. Aber sitzt man da und guckt sich das ganze Zeug an. Ich frage mich sowieso schon seit längerem, wie ein Mensch das alles verarbeiten soll. Das kannst du nicht verarbeiten. Das macht dich nur verrückt und depressiv. Das System schmitzt Angst aus. Das stimmt. Wie Buñuel sagt, die Medien sind einer der apokalyptischen Reiter. Ja, und da klappert er dahin irgendwie. Na, es ist wirklich so. Sag mal, mein Lieber, wie kommt das eigentlich, 40 Jahre, wie kommt das eigentlich, dass wir miteinander reden, als hätten wir uns vor 3 Tagen zuletzt gesehen? Sowas gibt's. Bei uns wundert mich das eigentlich gar nicht. Allerdings. Sag mal, was machen eigentlich die anderen? Die anderen, die Freunde. Du fragst nach den Freunden. Die Sucher der Wahrheit, richtig? Ja. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Seit 1974. Das war das Jahr, in dem ich in die Staaten ausgewandert bin. Was macht denn Walter? Walter? Walter macht gar nichts mehr. Walter hat sich erschossen. Ach du Schande. Wann? Ende der 80er. Warum? Das weiß eigentlich keiner so genau. Er hatte Geldprobleme, aber das war es nicht. Der hat sich, weißt du, Walter hat sich sehr verändert im Laufe der Jahre. Der wurde irgendwie zu so einem Selbstmordphilosophen. Motto: Das Beste haben wir hinter uns, was soll's. Das war irgendwie der totale Schock. Lass mich weiterfragen. Ute? Ute? Ute ist aus dem 5. Stock einer Klinik gesprungen. Warum? Das war eine Drehtürsituation, du kennst das doch. Rein in die Psychiatrie, raus aus der Psychiatrie. Das sind ja oft Leute, die überhaupt nicht mehr in die Wirklichkeit zurückfinden. Und so ging ihr das auch. Und Jonathan? Jonathan ist vor 24 Jahren an AIDS gestorben. Wie alt ist er geworden? Mitte 40. Mitte 40? Ich glaube 46. Und Lena? Du stellst Fragen. Lena hat sich umgebracht. Warum? Ich weiß es nicht. Lena war am Ende total verzweifelt. Was für Tragödien. Und Klaus? Klaus ist vor 4 Jahren an einer Hirnblutung gestorben. Wie alt war er? Unser Alter, so alt wie wir jetzt. Ich glaube, er war 3 Jahre älter als ich. Du Scheiße, der Klügste von uns allen. Ich werde ihn nie vergessen. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, da sagte er, vertraue auf Gott, aber binde zuerst dein Kamel fest. Ja, das ist Klaus. Das ist Klaus, ja. Und Klaus Rüdiger? AIDS. Anfang des Jahrtausends. AIDS? Das hätte ich nicht gedacht. War er schwul? Ich würde sagen, bisexuell. Wenn ich ihn fragte, wie es ging, sagte er oft, immer klarer, immer heiterer. Ja, ein toller Kerl. In den letzten Jahren hat er sich nur noch mit der metaphorischen Methode beschäftigt, wie er das nannte, seine Philosophie. Mann, das sind doch ganz schön viele. Walter. Ute. Jonathan. Lena. Klaus. Klaus Rüdiger. Und wo ist Iris? Iris hat sich aufgehängt. Liebeskummer. Was für ein Massaker. Und Heinrich? Heinrich ist irgendwie in seinem Schicksal verschollen. Man hört nichts von ihm, niemand hört von ihm, niemand weiß, wo er ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob der noch in Deutschland ist. Lass mich weiterfragen. Schlimmer kann es sowieso nicht kommen. Hermann? Hermann ist vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Und Eva? Suizid, Tabletten, Knast. Wieso Knast? Sie ist zur RAF gegangen. Ach du Scheiße. Also sind wir noch 2. Wer ist wir? Du und ich. 2 von 12. 2 von 12. Was für eine Wahnsinnsquote. Ja. Diese schönen Menschen. Diese schönen Menschen. The beautiful people. Aber ich habe in letzter Zeit da oft drüber nachgedacht. Wenn du genau hinsiehst, auf diesen Aufstand. Einige von den beautiful people haben eben auch Sachen gemacht, die nicht so in Ordnung waren. Zum Beispiel Bomben geworfen, nach außen wie nach innen. Ja, und haben Menschen umgebracht. Eben. Und haben alle moralischen Schranken geknackt und Tabus. Eben. Irgendwie vollkommen hybride. Weißt du, ich habe das Gefühl, wir waren damals alle völlig größenwahnsinnig. Ego-Inflation. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und wie man sieht, you have to pay the ticket. Ja, in jedem Fall. Weißt du, irgendwie, das ist kein Zufall, dass du jetzt anrufst. Das hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, alles. Es gab in all diesem Wahnsinn doch auch ein schönes Licht. Ein schönes Licht bei einigen. Nein, weil es waren ja eigentlich viele. Das ging ja über den ganzen Planeten. Das spielte sich in keiner Kleinstadt ab. Weißt du, es gab doch eben auch in diesem Chaos, in aller Zartheit, wie neugeboren. Ich wage das jetzt einfach mal zu sagen. Den wunderschönen menschheitlichen Gegenwurf zum SS-Mann und zum Folterer. Ja. Yeah. Und das ist die Musik, die ich immer noch höre. Du sprichst von uns. Ich spreche von uns. So siehst du das, was war. Ich kann mich irren. Vielleicht ist das auch alles nur Wunschdenken. Aber ich glaube, das, was uns damals ergriffen hat, das war eine erste Welle. Wie heißt es so schön? Ich werde anrühren die Kinder und die Schwachen und sie begaben mit Träumen. Und es werden Prophezeiungen und Wunder durch sie in die Welt kommen und ein Licht wird da sein, das die Finsternis nicht auslöschen kann. Das ist doch also mit vielen anderen Sachen, das ist doch wirklich auch passiert. Das ist schon verrückt. Du sprichst wie immer. Wie immer. Ich höre dich noch, das war an der Nollendorfstraße. Ende der 60er. Wir leben in der Schlacht und in dieser Schlacht geht es darum, die Heiligkeit der Welt vor den Angriffen der Finsternis zu bewahren. Geht es denn um irgendetwas anderes? Nein. Es ging nie um etwas anderes. Okay, nun sind wir beim Thema. Der Weltknoten. Der Weltknoten. Das lange nicht gehörte Wort. Ja, das viel zu lange nicht gehörte Wort. Aber ich schlage vor, wir lassen uns Zeit. Ich will dich nicht überrumpeln. Ich muss das jetzt auch erstmal verdauen. Du wirst von mir hören. Diese Mädels mit den Soundfiles, kamen die von dir? Es gibt noch mehr. Wie kann ich dich erreichen? Auf der Mail steht immer No Reply. Ich bin im Moment viel in Bewegung. Don't call us, we call you. Okay. Also, mein Lieber, versuche dich an alles zu erinnern. März. Die schlechten Nachrichten aus Fukushima nehmen keine Ende. Im Atomkraftwerk Fukushima ist es bereits zu einer Kernschmelze gekommen. Und werde auch noch Jahre anhalten. Jod 131. Die Kernschmelze mit mehreren Reaktoren schon länger im Gange. Weiterhin müssen bald 200.000 Menschen in Notunterkünften leben. Nach Angaben von TEPCO ist zu befürchten, dass die Ruinen einem Sturm nicht standhalten können. Der Dschungel der Desinformation. Ich war durcheinander. Die Kernschmelze, die nordafrikanischen Aufstände, der Anrufer, das bewegende Gespräch zwischen New York und Berlin, die Stimmen von Menschen, die schon lange nicht mehr da waren. Und dann kam scharf und klar die Erinnerung, als hätte sie nur darauf gewartet, von mir gerufen zu werden. Der Weltknoten, die Verabredung. Den Weltknoten hatte ich nicht vergessen, aber die Verabredung. Ich dachte, es sei außer mir niemand mehr da. Aber ich erinnerte mich an die Anfänge. Ich hatte Aufzeichnungen gemacht. Es gab Kassetten, die ich besprochen hatte. Noch in den ganzen 70er Jahren hatte ich immer wieder Aufnahmen gemacht. Und irgendwann hörte ich damit auf. Wie war es zu dieser Verabredung zwischen einem Dutzend Menschen gekommen? 40 Jahre lang in Kontakt zu bleiben. Sich immer wissen zu lassen, wo man lebt und wie man zu erreichen ist, um dann nach Jahrzehnten sich Botschaften zukommen zu lassen. Antworten auf die Frage, was hast du entdeckt auf deinen Grabungen im Berg des Geheimnisses? Ich suchte in meinen Archiven. Ich fand zwei Audiokassetten, eine datiert vom 21. März 1971, die andere vom Tag danach. Mehr gab es nicht. Wahrscheinlich waren die anderen bei den vielen Umzügen unter die Räder gekommen. Die erste Kassette war am Tag des Experiments aufgenommen. Okay. Also. Heute ist der 21. März. Heute Abend haben wir uns verabredet in der Fabrik in der Dennewitzstraße zu einem Experiment. Gruppenexperiment. 12 Leute, 300 Mikrogramm LSD intravenös. Ich meine, irgendjemand. Naja, okay, wir versuchen es halt. Wir haben irgendwie das Gefühl, irgendjemand muss sowas machen. Und wir wollen ja keine Orgie feiern, sondern es geht um Erkenntnisse. Ganz besonders, wenn man nicht alleine ist und nicht den eigenen Stories irgendwie ausgeliefert. Also wir haben uns auch Regeln gegeben. 12 Leute, wir bleiben 12 Stunden zusammen. Ganz gleich, was passiert. Es kann ja auch sein, dass irgendwelche Leute ausflippen, aber keiner verlässt den Raum. Und nächste Regel: nicht sprechen, Nicht sprechen. Weiß ich auch nicht, ob das geht, aber... Okay, und dann haben alle Leute was zu schreiben dabei, also der Versuch, Protokolle zu schreiben. Ist ein bisschen, ich meine, ich weiß auch nicht, wer diesen akademischen Geist in diese ganzen Sachen reingebracht hat, weil es ist ja wie Studenten, dann sitzen da alle auf Trip und schreiben Protokolle. Ich habe sowieso das Gefühl, das klappt überhaupt nicht mit den Protokollen. Naja, okay. Also, mulmig ist mir schon, also. Ich habe übrigens gerade was Interessantes entdeckt. Ich habe gelesen, dass das Wort Bewusstsein auf Schwedisch heißt das Medvetande. Und wenn man das genau übersetzt, heißt das Mitwisser. Also das Bewusstsein als Mitwisser, das finde ich irgendwie gut. Das hat, glaube ich, mit der Wirklichkeit sehr viel zu tun. Okay, möge der Mitwisser mich beschützen. Die anderen auch natürlich. Auf geht's. Manometer. Die Erinnerung, sagen die Alten, ist ein Zerrspiegel. In diesem Fall war die Erinnerung, das Sprechen über, eine Forderung, an der wir eigentlich alle gescheitert sind. Auf der zweiten Kassette hatte ich am Tag danach versucht, ein Protokoll anzufertigen. Also, ist nachmittags, ist der 22. März. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich versuche einfach mal. Ich habe auch nichts geschrieben, das ging überhaupt nicht. Ich war ziemlich am Ende dran. Die anderen haben schon gelegen. Und am Anfang ich habe am Anfang Schönheit. Nee, geht nicht. So war das. Es war heller Nachmittag. Ich saß mit meinem Tonbandgerät da und begriff, dass ich vollkommen außerstande war, das Erlebte zu beschreiben. Und das war genau das Problem, das uns zu unserem Experiment veranlasst hatte. Eine Sprache zu finden für diese Grenzerfahrungen. Aber etwas war geschehen, das keiner von uns vorher erlebt hatte und das wir nicht interpretieren konnten. Wir hatten keine Voraussetzungen, keine Begriffe. Wir redeten herum mit dem Gefühl, dass es eigentlich besser wäre, nichts zu sagen. Und da waren wir nun, sprachlos und überwältigt und hatten den neuen Himmel und die neue Erde gesehen. Und wir wussten, es ist möglich, in Frieden miteinander auf dieser Erde zu leben. Und es war auch klar geworden, wir wissen noch nicht, was ein Mensch ist. Und einer hatte damals gesagt, wenn wir keine Sprache finden für das, was wir erleben, haben wir es nicht wirklich erlebt. April. Wieder hat ein starkes Erdbeben den Nordosten Japans erschüttert. Es gibt kein Endlager. Hat sich die Masse durch den Behälter gefressen. Nach außen versucht der Konzern zu beruhigen, um Kosten zu sparen. Da sollte 5 Meter Wasser drüber sein, aber da ist kein Wasser. Kernschmelze unter freiem Himmel in einem zerstörten Ablingbecken. Das ist in Kauf genommen worden. Es ist billiger. Morgens kam eine weitere E-Mail mit einem Soundfile. Überschrieben mit "Am Tag danach, erste Folge". Die Qualität war sehr schlecht, aber ich erkannte einige Stimmen. Auch meine eigene. Na gut, also. Gut, also ich versuch's. Das ging alles viel zu schnell, sag ich euch gleich. Also, hat sich im Raum, ja, im Raum hat sich die Atmosphäre, die Luft, die wurde flüssig und, ja, und die Konturen, ach, das ist so schwer, die Dinge, also die Konturen, alles, ja, das war, nee, und dann, das weite sich so mein Körper, ja, und um eure Körper auch. Und der ganze Raum war wie ein Meer, das unglaublich, unfassbar große Wellen schlug. Aber weißt du, was das Verrückte daran war? In diesem Meer, da waren nur noch eure Augenpaare zu sehen. Nee, wirklich. Ja, und die waren, jetzt mal ganz im Ernst. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Eure Augenpaare. Ich habe das auch gesehen. Ich habe das auch gesehen. Aber einen Moment, da gab es nur noch Augenpaare und sonst gar nichts mehr, nur noch Licht. Nee. Und waren die auch so funkelt? Funkel ist überhaupt gar kein Wort. Ist ja auch schwer, die keine, also Worte ist sowieso schwer, sage ich doch. Aber ich meine, okay, wir können ja nur versuchen, ne? Also. Ja, ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, ich hab lange Zeit die Augen zugemacht und da war, das war verrückt, da war aber trotzdem überall Licht. Also, Mann, ey, anfangs bin ich umhergelaufen, ja, und hab aus dem Fenster geschaut. Und die Kohlenhaufen auf dem Gleisdreieck, die atmeten. Und, boah, Mann, ey, dann habe ich mir auf den Boden gelegt, ja, und war, ja, ich war weg. Ich war weg. Du hast dich nicht gelegt, du bist umgefallen, ich habe es gesehen. Too much, wirklich. Und ich weiß noch, irgendwie, irgendwann hat sich dann jemand zu mir gelegt und hat mich in die Arme genommen. Ja. Du weißt ja was, das war ich. Echt? Ja. Boah. Immer, die ganze Zeit, dieses Strahlen, wie ein Strom von Strahlen durch den ganzen Leib. Und das hat mich total schwindlig gemacht. Ich glaube wirklich, ich bin ohnmächtig geworden. Na klar, das warst du auch. Du hast die ganze Zeit nur da gelegen. Die ganze Zeit. Und du hast dich ausgezogen und alle umarmt. Stimmt. Ja, das hast du gemacht. Ey, stimmt. Du weißt, ich war der Engel des Mitgefühls. Wie schön. Ich wusste, das Einzige, was euch helfen kann, das ist Liebe. Ja. Dann lacht ihr. Das ist so. Die Nacht kam in meine Erinnerung zurück. Kristallscharf, jedes Detail. Der Klang der Stimmen aus der Vergangenheit hatte irgendeinen Speicher meines Bewusstseins geöffnet. Alles war wieder da. Der Raum, die Menschen, die Nacht, das Licht. Keiner von uns hatte im Laufe der Nacht irgendwelche Notizen zu Papier gebracht. Wir verabredeten uns, am Abend des nächsten Tages wieder zu treffen, um über alles in Ruhe zu sprechen. Wir brauchten 3 Tage, um mit dem Sprechen zu Ende zu kommen. Dann war der Plan fertig, den wir, das heißt diejenigen von uns, die noch am Leben sein würden, ausführen wollten. Wir nannten das Ganze das Weltknotenprojekt. Weltknoten war ein Begriff von Schopenhauer, eine Metapher, die Frage nach dem Rätsel des Zusammenhanges von Körper, Seele und Geist. Ist unser Bewusstsein eine Begleiterscheinung des Leibes Oder gibt es eine vom Körper des Menschen unabhängige Wirklichkeit, die Seele? April. Wieder neue Bilder vom zerstörten Kraftwerk und beruhigend. Das stark verstrahlte Wasser macht weiterhin Sorgen. Die Bundeswehr wird nun doch am Libyen-Einsatz teilnehmen. Es wird mindestens Monate, wenn nicht noch Jahre, Freisetzung von Radioaktivität geben. Wenn es nicht sicher ist, dann können wir doch nicht sagen, bleibt hier. Die Folgen werden auch wirtschaftlich immer spürbarer. Die radioaktive Strahlung ist zu hoch. Die Opfer der Katastrophe bleiben mit ihren Problemen weitgehend. Fast ein Monat war seit dem Tsunami an der japanischen Küste vergangen. Ich hatte mittlerweile das Gefühl, dass die Ereignisse in Japan und in Nordafrika sich nicht außerhalb von mir abspielten, sondern in mir, in meinem Bewusstsein. Das war extrem anstrengend. Über den Zustand des Reaktors war nichts Genaues zu erfahren. Es kam wieder ein Soundfile, überschrieben mit »Das große Erreichen«. Das Leben des Menschen ist schnell vorüber, wie der Schein eines weißen Rosses, der durch eine Spalte fällt. Im Augenblick ist es vergangen. Schäumend und wild treten sie alle ins Leben ein. Sachte und glatt gehen sie alle wieder hinaus. Sie machen eine Verwandlung durch und werden geboren. Eine weitere Verwandlung und sie sterben. Die lebenden Geschöpfe empfinden darüber Trauer. Die Geschlechter der Menschen führen darüber Klage und doch lösen sich nur die Schranken der Natur und fallen ab die Hüllen der Natur. Verwirrt und geblendet fährt die Seele dahin und der Leib zerfällt. Das ist die große Heimkehr. Dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kommt und wieder zurückkehrt zum Unsichtbaren, ist das etwas, das alle Menschen wissen. Aber es macht dem, der im Begriff ist, das Ziel zu erreichen, keine Sorgen. Es hat keinen Wert, deutlich sehen zu wollen. Darum ist besser als beweisen das Schweigen. Den Sinn kann man nicht vernehmen. Darum ist besser als horchen, die Ohren zu schließen. Das ist das große Erreichen. Es war die Stimme von Walter. Und ich saß da und Fukushima war für einen Moment weit weg und ich dachte über den Weltknoten nach. Ich staunte über den Ernst, den wir damals aufzubringen in der Lage waren. Ich glaube, dass jedem von uns in dieser Nacht etwas begegnet war, das die inneren Horizonte für immer verändert hatte. Als ich mich an uns erinnerte, wie wir da saßen und redeten, bis wir nicht mehr konnten, eine bunte, schöne, verwegene Schar von jungen Männern und Frauen, fühlte ich wieder, wie sehr ich uns damals liebte und immer noch liebe. Ich glaube, dass diese Menschen zu den Besten gehören, denen ich in diesem Leben begegnet bin. Auf meiner Am Tag danach Kassette habe ich nach meinem hilflosen Gestammel das Ende unseres langen gemeinsamen Gespräches mitgeschnitten. Also, ich versuche es mal zusammenzufassen. Es ist was passiert. Offenbar hat jede von uns im Laufe der Nacht so etwas wie eine Aufforderung erhalten, das, was passiert ist, ernst zu nehmen. Die Wahrnehmungen unterscheiden sich extrem voneinander, aber das ist nicht überraschend. Phänomenologisch gibt es eigentlich nur einen Konsens. Extreme Lichtwahrnehmungen. Zum Beispiel, die Körper beginnen zu leuchten, zwischen den Körper bilden sich Lichtlinien wie Nabelschnürer. Das Licht hat Selbstbewusstsein und scheint um einige Dimensionen tiefer, umfassender als alles, was wir kennen. Es fühlt sich elektrisch an, sehr fein, sehr hochgespannt. Das Licht klingt, das Licht erzeugt Bilder, das Licht ist ehrfurchtgebietend. Und ja, dann gibt es noch eine Reihe von Kuriosa. Lena hat außer uns noch andere Menschen im Raum wahrgenommen, die von außen durch die Wände eingetreten sind und auf die gleiche Weise wieder verschwanden. Uta hat gesehen, dass der Raum zu einer Landschaft wurde, die sie an Indien erinnerte. Alle hatten ihr Aussehen verändert, die Männer trugen Bärte und hatten sehr dunkle Haut. Und Gerd hat mehrfach seinen Körper verlassen und hat sich an der Decke des Raums aufgehalten und sich und uns unten liegen gesehen. Klaus hat am eigenen Leibe und bei hellstem Bewusstsein den gesamten evolutionären Prozess durchlaufen und war, wie er sagt, Blitz und Licht, Feuer und Nebel, Meer, Einzeller und Amöbe, Pflanze, Kriechtier, Eidechse, Vogel, Raubtier, Affe und schließlich unter Tränen wieder ein Mensch. So, es gibt weiterhin einen Konsens darüber, dass das Bewusstsein, mit dem wir es zu tun hatten, nicht unseres war. So, na, das ist die Lage. Am Ende der drei Tage war die Verabredung getroffen und das Weltknotenprojekt nahm seinen Anfang. Wir versprachen uns, in Verbindung zu bleiben und nach Antworten zu suchen. Und dann fing das große Sterben an. Krieg ohne Schlacht, wie der Dichter sagte. Frühzeitige Tode, Selbstmorde, AIDS-Tode, verstummen, vergessen. Und irgendwann dachte ich, es sind alle gestorben. Es ist niemand mehr da. »24. Mai. Die Nachrichten aus Fukushima waren aus den Titelseiten der Medien schon seit einigen Wochen verschwunden. Begraben unter den Nachrichten aus Libyen, Syrien und dem langsam alles beherrschenden Thema der Euro-Krise. Katastrophen, ganz gleich welche, haben nur geringe Halbwertszeit. Niemand redete mehr von der Verwüstung des Golfs von Mexiko. Und in Japan war alles noch viel schlimmer als in Tschernobyl.« Blick über ein Trümmerfeld. Noch stärker radioaktiv von 5 auf 7 angehoben. Habe es wohl eine Kernschmelze gegeben. Das ist die höchste Stufe. Nicht nur in Block 1, sondern auch in den Reaktoren 2 und 3. Heute zu. Die Atomkraftlobby ist sehr stark in diesem Land. Sie wird auch weiterhin sehr stark bleiben. Falsche, widersprüchliche oder verharmlosende Aussagen. Immer neue, schlechte Nachrichten. Die durch den EHEC-Erreger verursachten Darminfektionen. Das ist also amtlich höchste Stufe in der Gefährdungsskala. Der von Tschernobyl vor 25 Jahren. Kann man erklären, warum dieses Unternehmen die Wahrheit nur scheibchenweise bekannt hat? Mich überkam wieder das quälende Gefühl, das ich schon im letzten Winter erlebt hatte. Angesichts eines dänischen Dokumentarfilms mit dem seltsamen Titel Into Eternity, der sich mit der Endlagerung beschäftigte. Er zeigte die aberwitzig hilflosen Versuche von Seiten der Wissenschaftler und Ingenieure, eine Endlagerung von Brennstäben zu realisieren. Und ich begriff zum x-ten Mal, dass wir den kommenden Generationen Hunderttausende von Tonnen radioaktiven Mülls vererben werden, der 100.000 Jahre strahlt. Es fühlte sich nicht gut an. Ich dachte, wir haben versagt. Der Anrufer aus New York meldete sich nicht mehr. Es kamen auch keine E-Mails mit angehängten Soundfiles. Aber der Sommer kam. Und dann verschwand Fukushima fast vollständig unter den undurchschaubaren Nachrichten über die europäische Schuldenkrise, die Machenschaften der Banken, die unberechenbare Gier der Märkte und die Hilflosigkeit der Politiker. Die Geldmengen, von denen die Rede war, wuchsen ins Unermessliche. Und in den USA wuchsen die Zeltstädte. Und in Libyen wuchs die Zahl der NATO-Bombardements und es wuchs ganz allgemein die Empfindung, dass trotz der Nachrichtenfluten kaum jemand mehr durchschaute, was hinter den Kulissen eigentlich vor sich ging. Ich kam mir vor wie Winston Smith, der tragische Held von Orwells 1984, der fuselselig im Televisor verfolgt, wie die Regierungstruppen Ozeaniens an der nordafrikanischen Front entscheidende Siege erzielten. 28. Oktober. Zum ersten Mal seit Monaten kam wieder eine Mail mit einem Soundfile. Betrifft? Am Tag danach, zweite Folge. Bewusstsein ist ein immaterielles, sphärisches Licht mit undefinierten Grenzen, in dem die Welt erscheint. Ich befinde mich im Zentrum dieser Sphäre. Das Licht ist identisch mit meinem Selbstgefühl. Ich bin dieses Licht. Mein Leib befindet sich innerhalb seiner Sphäre. Das Licht durchdringt den Leib. Das Licht kann sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, den Leib bewegen, Gedanken hören. Das Licht kann sich erinnern. Das Licht kann Empfindungen und Gefühle deuten und verstehen. Das Licht kann denken. Es kann sich ausdehnen. Es fühlt sich elektrisch an. Und weiter weiß ich nicht. Es war die Stimme von Lena. Ich spielte mir die Aufnahme wieder und wieder vor und dachte, so weit waren wir damals. Und dann, kurz vor Mitternacht am gleichen Tag, kam der Anruf, auf den ich gewartet hatte. Störe ich dich? Überhaupt nicht. Weißt du, ich habe unsere damalige Verabredung ziemlich ernst genommen. Sie hat mich eigentlich die ganzen Jahrzehnte begleitet. Aber es war weniger die Verabredung als die Anstrengung, die ich unternehmen musste, um das, was wir erlebt hatten, was ich erlebt hatte, nicht zu verlieren. Ist es dir gelungen? Hast du es noch? Meinst du, ich würde sonst so fröhlich anrufen? Nee, das stimmt. Also, wenn du gestört bist, kommen wir ohne Umschweife zur Sache. Wie hat sich dir der Weltknoten entflochten? Hat er nicht. Hat er nicht? Also, weißt du, so wahnsinnig bin ich nicht, dass ich behaupten würde, mir hätte sich irgendetwas entflochten. Oder enträtselt. Ganz im Gegenteil. Und außerdem, was spielt das für eine Rolle angesichts der Katastrophe? Von welcher Katastrophe sprichst du? Ich spreche von der Weltkatastrophe. Okay. Du meinst, wie können wir die unheilvolle Büchse der Pandora je wieder schließen? Ja, das ist doch die Frage. Haben wir eine geistige, eine menschliche Kraft, die der Weltkatastrophe gewachsen ist? Oder anders, können wir die Wunden heilen, die wir schlagen? Oder sind wir dazu verurteilt, uns und die Erde zu zerstören? Werden wir es noch erleben? Werden wir was noch erleben? Das große Innehalten. Das zur Besinnung kommen. Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass dieses große Innehalten jeden Tag viele Menschen ereilt, einzelne, ohne dass irgendjemand was davon erfährt. Ich weiß es nicht. Je älter ich werde, umso weniger weiß ich. Das Staunen nimmt zu, nicht das Wissen. Staunen ist auch eine Form von Wissen, von Erkenntnis. Aber darüber kann man nicht sprechen. Weißt du noch, wo gehen wir auf unseren Wegen? Was ist die Wahrheit? Was ist Licht? Wie weiß ich, ob ich des Reimes wegen ich Wahrheit drehe oder nicht? Sagt wer nochmal? Ich. Vor 40 Jahren. Und jetzt? Was sagt ich jetzt. Ja, was sagt ich jetzt? Ich sage, bevor wir atmen, bevor wir fühlen, bevor wir sehen, bevor wir einen einzigen Gedanken denken, bevor wir irgendwas erkennen, ist das Geheimnis, aus dem wir sind und über das man nicht sprechen kann. Weißt du, das klingt im Zusammenhang mit unserer Frage wie diplomatischer, aber absoluter Realismus, richtig? Ja, in diesem Sinne bin ich absoluter Realist geworden. So kann man das nennen. Wie Lena oft sagte, es ist nur eine dünne Wand zwischen Wahnsinn und Verstand. Oktober 2011. An diesem Tag überschritt die Weltbevölkerung rein statistisch die Zahl von 7 Milliarden. Die 8-Milliarden-Grenze soll 2025 erreicht werden. Und auf einer Internetseite der BBC fand ich durch Eingabe meiner Geburtsdaten heraus, dass ich bei meiner Geburt der 2.407.276.832. Mensch auf dieser Erde war. 1 Milliarde Menschen, das sagt die Statistik auch, sind jetzt täglich vom Hungertod bedroht. Obwohl die Weltlandwirtschaft mühelos in der Lage wäre, das Doppelte der gegenwärtigen Weltbevölkerung zu ernähren. Aber alle 5 Sekunden verhungert ein Kind. Und jedes Kind, das verhungert, wird ermordet, wie Jean Ziegler diese eiskalte Normalität nennt. Wir leben in einer Mörderzivilisation. Und in den zahlreichen Kochshows im Fernsehen, die sich großer Beliebtheit erfreuen, wird mit dem Blut ganzer Völker gekocht. Glaubt denn noch irgendjemand, dass wir unsere Menschlichkeit bewahren können, wenn nicht alles getan wird, um für alle zu sorgen? November 2. Es gab wieder Nachrichten aus Fukushima. Es ging weiter, es ging alles weiter. Das Atomkraftwerk Fukushima. Die Panik über den baldigen Kollaps des Euros und des globalen Finanzsystems bricht sich immer mehr Bahn. Euros 35. Kein Grund zur Sorge also. Aber noch immer ist die Lage nicht unter Kontrolle. Die Unruhen der Bevölkerung in Europa seien schon bald nicht mehr kontrollierbar. Heute muss das Tempo einräumen, dass es möglicherweise eine Unkontrollierbarkeit gibt. Die Temperatur in Block 2 ist sehr hoch. Nicht die Brennstäbe sind sehr hoch. Im Grunde wissen sie überhaupt nicht, wie die Situation wirklich ist. Nach dem langen Gespräch vor Tagen kam wieder ein Soundfile, überschrieben mit »Das Anfangsherz«. Ich kannte die Stimme nicht. Seine Tochter? Vergiss niemals das Anfangsherz. Wer werden will, muss kämpfen. Wer es zum Meister bringen will, muss lernen. Unermüdlich sich üben. Und wer ein Meister heißt, der muss erst recht lernen, üben, ringen. Anfangen müssen wir alle, Tag um Tag, Jahr um Jahr, Lebensepoche um Lebensepoche, bis ins höchste Alter. Vergiss Anfang nicht, vergiss den Anfang nicht. Was du im Anfang hattest und was nicht, im Können und im Nicht-Können. Und so fahre fort, das ganze Leben hindurch. So stehe du mitten im Sein. Denn wer bist du denn? Vergiss den Anfang nicht. Vor dir war dein Geschlecht. Von Ahnen her bist du. Vergiss jenen Anfang nicht. Du selber bist aber auch Anfang. Deine Zeit ist Anfang, so sei es ganz, im ganzen Sein, dein Sein weitergebend. So werden auch die nach dir, von dir übernehmend, wissen und verstehen, Anfang zu sein. Der Weltknoten. Ein Hörstück von Ronald Steckel. Es sprachen Arne Fuhrmann, Lina Kraus, Naomi Kraus, Toni de Meyer, Maria Simon und Ronald Steckel. Ton Peter Awa, Susanne Bronder und Bodo Pasternak. Regieassistenz Maja Marquardt. Komposition und Regie Ronald Steckel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013. Dramaturgie und Redaktion Regine Arem.